Die Weiber am Thesmophorenfest. Zweite Szene. Die Priesterin Kritella. Chor der Frauen Mika und andere Weiber. Menesilochos, Kleisthenes. Kritella. Stille Andacht, betet zu den Thesmophoren, zur Demeter und Persephone, zum Plutos, zur Kalligeneia und zur Jugendernährerin Erde und zum Hermes und zu den Grazien, dass sie unsere Gemeind und Zusammenkunft aufs Beste leiten und lenken, zum Segen dem Volk der Athener, zum Glück uns selber, den Frauen, und die das Beste tut und redet für das Volk der Athener und das Volk der Frauen, ihr gehöre der Preis. Solches erflehet und was euch selber frommt. Jo, Paean, Jo, Paean, Jo, Paean, Freude sei mit uns. Chor der Frauen. So geschehe es, ja, wir beten fromm zu den Göttern, dass sie unser Flehen erhörend gnädig nahen. Zeus, du Erhabner, du Herrscher auf Delos mit dem goldnen Saitenspiel, Jungfrau, allgewaltige, blauäugige, du mit dem goldnen Speer, komm, Schutzgöttin der herrlichsten Stadt, erscheine. Du, vielnamige, birschende Jungfrau, Tochter der goldumleuchteten Leto, du, Beherrscher des Meeres, Poseidon, Wellenumrauschter, verlass die wogende Wohnung der Fische, Seemädchen, auch ihr, von Nereus erzeugt, ihr, gebirgt durch schweifenden Nymphen. Stimm, o goldne Leier, jubelnd mit ein in unser Flehn, mit Glück nun beginnen, lasst uns die heilige Sitzung, edle, athenische Frauen, Kritella, fleht zu den Göttern, den Olympiern und Olympierinnen, zu den Pythiern und den Pythierinnen, zu den Deliern und den Delierinnen und den andern Göttern. Wer Arges brütet wider unser Volk, die Weiber, oder unterhandelt mit den Persern oder mit Euripides, uns Frauen zum Schaden, wer auf Tyrannei, auf Rückkehr der Tyrannen sind, wer Frauen, die Kinder unterschieben, denunziert, wenn eine Magd den Buhlen, den sie einließ, zur Frau, dem Mann verrät, wenn ausgeschickt sie falsche Botschaft heimbringt, wenn ein Buhler ein Weib belügt, nicht gibt, was er verspricht, wenn einen Buhler mit Präsenten lockt ein altes Weib, wenn, reich beschenkt, die Dirne den Freund verrät, wenn Wirtin oder Wirt beim Rössel oder Krug das Maß nicht gibt, Verderben über sie und ihre Sippschaft. Uns andern allen aber mögen huldreich des guten Fülle die Olympia spenden. Chor. Wir flehen mit, dass solches der Stadt sie und dem Volke nach Wunsch erfüllen mögen. Es siege, wer das Beste zu raten weiß. Wer aber Betrug verübt, die Eide verletzt, die von uns Beschworenen, sich zum Gewinn, dem Volk zum Schaden, oder wer Volksbeschluss und Gesetze sucht, umzustürzen, verbrecherisch Heimlichkeiten den Feinden des Volks ausschwatzt oder die Perser ins Land ruft zum Raub und zur Plünderung, Frevler sind sie, Verräter der Stadt. Allgewaltiger, erhör uns gnädig, Zeus, und lass zur Seit uns alle Götter stehen, uns sind wir gleich nur Weiber. Kritola tritt zurück. Heroldin tritt vor. Hört männiglich, das Protokoll ablesend. Beschluss des Frauenrats, Vorsitzer Timoklea, Sekretär Lisula, Antragsteller Sostrate. Zu halten, Volksversammlung, früh am 3. der Thesmophorien, wo wir Muße haben. Traktanden, Nummer 1. Euripides, wie zu bestrafen, denn uns alle hat er schwer beleidigt. Wer verlangt das Wort? Mika, ich. Heroldin, setze dir den Kranz auf, eh du sprichst. Still, ruhig, aufgemerkt. Sie räuspert schon sich, wie's der Brauch. Die Rede scheint's wird lang. Heroldin tritt zurück. Mika, ihr Frauen, es ist bei Gott nicht Eitelkeit, warum ich aufstand, um zu reden. Nein, das empört schon lang mein armes Herz, dass ich euch seh mit Kot beworfen von Euripides, dem Sohn der Höckerin, und hören muß, wie er euch schnöd verleumdet, denn welchen Schandfleck hängt er uns nicht an, verlästert er uns nicht, so oft zusammen sich finden Chor, Schauspieler und Zuschauer, nennt läufig uns mannstoll, ehbrecherisch, schwatzhaft, versoffen, falsch, wortbrüchig, treulos, verdorben durch und durch, die Pein der Männer? Drum, wenn die Männer heim vom Schauspiel kommen, gleich sehen sie scheel uns an, durchspähen das Haus, ob nicht ein Buhler irgendwo versteckt. Wie wir es sonst getrieben, das ist all nun aus. So hat er uns mit bösen Lehren verderbt, die Männer. Pflicht ein Weib auch nur ein Kränzchen, heißt's, die ist verliebt, und lässt im Hin- und Hergehen sie ein Töpfchen fallen, gleich fragt der Ehemann, wem zu Ehren brach der Topf, nicht wahr, dem Hausfreund aus Korinth. Ein Mädchen kränkelt, gleich bemerkt der Bruder, der Schwester Farbe will mir nicht gefallen, ein kinderloses Weib, die schöbe gern ein Kind sich unter, nichts mehr bleibt verborgen, der Ehemann ist nicht weg vom Bett zu bringen, auch bei den Alten, die sonst junge Mädchen noch nahmen, hat er uns verlästert, daß kein Greis mehr freien will, denn jener sagt, des greisen Freiers Herrin ist die Frau. Er macht, daß sie das Frauengemach versiegeln, verriegeln, ja, und nach Molosser Doggen sich halten, Vögel scheuchen für die Buhler, das wär das Schlimmste nicht, allein zu schalten in Küch und Keller, nebenher zu nehmen Mehl, Öl und Wein, das alles geht nicht mehr, die Männer tragen selbst jetzt kleine Schlüssel, geheimnisvolle, ganz bösartige Dinger, Spartanische, mit drei Zähnen an dem Bart, sonst konnten wir noch leicht die Türen öffnen, mit Ringen, die 3 Obolen nur kosten. Nun lehrt Euripides, der Nasenweis, sie wurmzerfressne Siegelringe tragen am Gürtel. Nun, mein Antrag wäre der. Ein Rachetränkchen müssen wir ihm brauen, sei's durch Vergiftung oder sonst wie immer, er sterbe. Offen sprech ich dieses aus, noch andres geb ich, auf die Schreiberin deutend, dort zu Protokoll. Chor. Nie hab ich ein Weib geübter, herzumstrickend, interessanter, nachdrucksvoller Reden hören. Alles, was sie sagt, ist richtig, alles hat sie schön entwickelt, alles wohl im Geist erwogen, ihre tief durchdachten Worte wohl begründet, Punkt für Punkt. Wagt es neben ihr, Karkinos Sohn Xenokles aufzutreten. Nun, ich denk, ihr würdet alle ins Gesicht ihm sagen, dass er nichts gesagt. Eine Blumenhändlerin tritt vor. Nur wenig ist's, was ich euch sagen will, denn gut hat sie die Klage motiviert. Nur, wie mir selbst es ging, will ich erzählen. In Zypern starb mein Mann und hinterließ 5 Kinder mir, die bracht ich mühsam durch mit Kränzeflechten für den Myrtenmarkt. So, wenn auch kümmerlich, ernährt ich mich. Nun macht der Mensch mit seinen Trauerspielen den Männern weiß, es gebe keine Götter und bringt uns um die Hälfte unserer Kunden. Euch alle bitt ich und beschwör ich drum, bestraft den Mann, der's 1000-fach verdient, grob, wie Saubohnenstroh traktiert er uns, er selber bei Saubohnen aufgewachsen. Ich muß jetzt auf den Markt, für 20 Herren hab ich bestellte Kränze noch zu liefern. Ab. Chor. Ei, wie zierlich, wie manierlich! Ja, die hat noch mehr als jene Geist entwickelt. Wie's ihr flink vom Munde ging, alles klug und wohlberechnet, o die schlaue, feinbegabte, alles klar und überzeugend, ja, für solch verruchte Taten soll der Frevler büßen schrecklich, eklatant, Menesilochos. Ihr Frauen, wenn ihr von solchen Freveln hörend ergrimmt seid auf Euripides, wenn euch die Galle überläuft, es ist kein Wunder, ich selbst, so wahr ich meine Kinder liebe, ich hass ihn, rasend müsst ich sonst ja sein. Jedoch wir müssen uns nur recht verstehen, wir sind ja unter uns, kein Mensch erfährt's. Warum verklagen wir so hart den Mann und wüten, dass von uns er 2-3 Stückchen ausplaudert, da wir 1000 solcher üben? Nun, ich einmal, von andern will ich schweigen, weiß manchen Streich von mir, zum Beispiel hört. Frau war ich seit 3 Tagen neben mir im Bett, mein Mann. Nun hatt ich einen Liebsten, der mich im 7. Jahre schon entjungfert. Der Arme kam und ratschelt an der Tür. Ich merk es gleich und steige leis heraus. Da fragt der Mann, wo gehst du hin? Wohin? Bauchgrimmen hab ich, Menschen, Magenweh, ich muß noch auf den Mist gehn. Nun, so geh. Er reibt indes Wacholder, Salbei, Dill. Ich schmiere die Türangel, schlüpf hinaus zum Liebsten und am Lorbeerbaum mich haltend beim Bild Apolls. Gekrümmt lass ich ihn dran. Seht, das hat doch Euripides noch nicht erzählt, auch nicht wie Knecht und Maultiertreiber wir, wenn kein anderer da ist, drüber lassen, wie wir, wenn wir die ganze Nacht geludert, frühmorgens Knoblauchstängel kauen, damit der Mann, wenn er vom Wachtdienst kommt, nichts riecht noch Argwohn schöpft. Nun seht, das hat er nie verraten, wenn er schlecht die Phädra macht, was schiert das uns? Auch hat er nie erzählt, wie jene Frau dem Ehemann an der Helle den Mantel wies, wie schön er sei, und glücklich den Buhler drunter mit hinaus buxierte. Ich kenn ein Weib, die lag 10 Tag in Wehen, bis sie für Geld ein Kind bekam. Ihr Mann lief rum und kaufte Mutterkorn und Storax. Im Kochtopf bracht ein altes Weib das Bübchen, dem sie mit Wachs das Schreimaul zugestopft. Wie nun die Alte winkte, schrie sie: »Geh, geh, lieber Mann, das Kind ist unterwegs.« Das heißt, es zappelt in dem Bauch des Topfs. Weg lief er, ganz vergnügt. Dem Bübchen zog sie aus dem Mund das Wachs, es schrie. Da lief die alte Wettel, die das Kind gebracht, mit Lachen hin zum Mann und rief: ein Löw ist dir geboren, ganz dein Abbild in allen Stücken, selbst der kleine Schweif, wie deiner krumm gedreht, ein Fichtenzapfen. Sagt, treiben wir's nicht so? Bei Artemis, ja, und wir grollen dem Euripides, wir leiden mehr nicht, als was wir getan. Chor. Seltsam das, erstaunlich seltsam. Sprecht, wo ward doch aufgelesen dies Geschöpf, aus welchem Lande stammt sie wohl, die Unverschämte, dass sie solches, die Verruchte, auszusprechen wagen würde unter uns, so schamlos offen? Nein, ich hätt es nicht geglaubt, aber jetzt ist alles möglich. Oh, ich lobe mir das alte Sprüchwort, unter jedem Steine muß man nachsehen, ob kein Redner drunter beißt. Chorführerin. Ja, über Weiber von Geburt vermessen, frech und schamlos, geht doch an Niederträchtigkeit nichts in der Welt als Weiber. Mika. Hört. Bei Aglauros, hört, ihr Frauen, ihr seid nicht recht bei Sinnen, ihr müsst behext sein oder sonst vom bösen Geist besessen, dass ihr von diesem Teufelsweib uns alle lasst beschimpfen. Tut's jemand sonst? Nun gut, wo nicht, so holen wir selber mit diesen Mägden Kohlen, wo nur irgend sind, und sengen ihr kahl die Schoß, damit fortan sie sich gewitzigt hüte, sie, selber eine Frau, den Frauen so Schlechtes nachzureden. Menesilochos. Um Gottes Willen, nicht die Schoß, wie hier, wo Redefreiheit doch herrscht und jede Bürgerin darf ihre Meinung sagen, weil hier ich für Euripides gesprochen, wie ich dachte, dafür nun soll ich büßen und von euch mich rupfen lassen? Mika. So, du dafür nicht büßen, du die Einzige, die es wagte, zu sprechen für den Menschen, der an uns so schwer gefrevelt, der recht absichtlich Stoffe nahm, um schlechte Frauen zu zeigen, die Phädra, Melanippe, Geld, Penelope, die stellt er nie vor, weil jedermann sie kennt als tugendhafte Gattin, Menesilochos. Ich weiß, warum, man nenne mir von heut'gen Frauen nur eine Penelope, doch Phädren sind sie alle miteinander. Mika. Da hört ihr's nun, ihr Weiber, wie die Niederträchtge wieder von uns allen spricht. Menesilochos. Gesagt hab ich bei Zeus noch lange nicht alles, was ich weiß. Beliebt's, so sag ich euch noch anderes. Mika. Noch anderes? Was du wusstest, hast du alles ausgeschüttet. Menesilochos. Bei Zeus, noch nicht ein Tausendstel von allem, was wir treiben. Siehst du, noch hab ich nicht gesagt, wie wir den Griff des Striegels als Heber brauchen und den Wein aufsaugen. Mika, geh zum Henker. Menesilochos. Wie wir am Apaturienfest das Fleisch an Kupplerinnen wegschenken, und dann soll's die Katz. Mika für sich. Ich berste. Laut. Albernheiten. Menesilochos. Wie mit der Axt ein Weib den Mann getötet, wie die zweite den ihrigen mit Tränkchen ganz verrückt gemacht, wie unter dem Badstubboden eines Tags verscharrt. Mika, du sollst krepieren. Menesilochos, den Vater ein Achaner Weib. Mika, das sollen wir anhören. Menesilochos, wie du das Kind, das deine Magd gebar, ein Knäbchen, selber dir unterschobst und deinen Balg ihr überließest, ein Mädchen. Mika, ha, bei den Göttinnen, das sollst du büßen, wacht, ich zupfe und rupfe dir den Zottelpelz. Menesilochos, wag's nicht, mich anzurühren. Mika. Ei, seht einmal. Menesilochos. Ei, seht einmal. Mika. Nimmt das Oberkleid ab zur Sklavin. Da nimm den Rock, Philiste. Menesilochos. Fass mich nur an, bei Artemis, dann will ich. Mika. Nun, was willst du? Menesilochos. Den Sesamkuchen, den du fraßt, dir aus dem Leib laxieren. Chorführerin. Ich bitt euch, lasst das Schimpfen sein, dort kommt ein Weib gelaufen in aller Eile, darum seid doch still, bevor sie hier ist, ganz still, damit wir, was sie uns zu sagen hat, vernehmen. Kleisthenes tritt auf. Geliebte Frauen, verwandte Schwesterseelen, dass ich der eure, zeigt euch meine Wange, für euch nur schwärm ich, euer Freund und Anwalt, und da ich eben auf dem Markt von Dingen für euch hochwichtig schwatzen hörte, komm ich her, pflichtschuldigst Meldung euch zu tun, damit gewarnt ihr Vorsichtsmittel braucht und euch kein Unfall ungerüstet treffe. Chorführerin. Was hast du, Kind? Man nennt ja wohl mit Recht dich Kind, solang so glatt noch dein Gesichtchen. Kleisthenes. Euripides hat einen alten Mann aus seiner Sippschaft, heißt's, hierher geschickt. Chorführerin. Wozu denn hergeschickt? In welcher Absicht? Kleisthenes. Um aufzupassen als Spion, worüber ihr euch beratet und was ihr beschließt. Chorführerin. Wie hofft er denn als Mann, uns Frauen zu täuschen? Kleisthenes. Euripides hat ihn gerupft und glatt gesenkt und ganz als Weib herausstaffiert. Menesilochos. Dem glaubt ihr das, wo wär ein Mann so dumm, dass er sich rupfen brennen ließ? O nein, bei euch, ihr Herren zwo, das glaub ich nicht. Kleisthenes. Gewäsch! Ich wär nicht hier, um euch zu warnen, hätt ich's aus sicherer Quelle nicht vernommen. Chorführerin. Ein sauberer Handel wird da eingeklagt, wohlan, ihr Frauen, nur jetzt nicht lang gezaudert, sucht, spürt ihn auf, den Mann, der unter uns sich eingeschlichen, schaut, wo er sich birgt. Zu Kleisthenes. Du suche mit, erwirb zum ersten dir noch dies Verdienst um uns, großgünst'ger Freund. Kleisthenes. Geht herum zu Mika. Lass sehen, wer bist du? Du, Menesilochos, für sich. Wo flieh ich hin? Kleisthenes. Ich muss euch untersuchen, Menesilochos. O, ich Ärmster, Mika. Mich meinst du? Kleisthenes. Ja, Mika. Kleonymos Gemahlin. Kleisthenes zu den andern Frauen. Kennt ihr die Frau? Ist's richtig, was sie sagt? Chorführerin. Wir kennen sie. Durchsuche nur die andern. Kleisthenes zu einer Sklavin. Wer ist denn die da mit dem Kind im Arm? Mika. Die? Meine Amme. Menesilochos, ich vergeh. Kleisthenes zu Menesilochos. Wohin? Du da nicht von der Stelle. Ha, da spuckt's. Menesilochos, lass mich doch pissen. Kleisthenes, pfui, du Schändliche, meintwegen tu's, ich wart indessen hier. Chorführerin, ja, warte nur und gib wohl Acht auf sie, sie ist die einzige hier, die wir nicht kennen. Kleisthenes, du pisst entsetzlich lang. Menesilochos, du Narr, ich leid an Harnzwang, weil ich Kresse gestern aß. Kleisthenes, was kresselst du mir vor? Gleich her zu mir, Menesilochos. So reist du eine Kranke rum? Kleisthenes. Sag an, wer ist dein Mann, Menesilochos? Du fragst nach meinem Mann, du weißt, der Dings da aus Kotokide. Kleisthenes. Was Dings da wer, Menesilochos? Der Dings, du kennst ihn, Sohn des Dings von dem. Kleisthenes. Du schwatzt verrücktes Zeug, warst du schon früher hier, Menesilochos? Noch jedes Jahr, weiß Gott. Kleisthenes. Wer ist denn deine Zeltkamrätin? Menesilochos, die Dings da für sich, weh mir. Kleisthenes, keine Antwort das, Mika zu Kleisthenes, geh weg, ich will's sie übers letzte Fest einmal verhören. Mann, tritt auf die Seite, du darfst das nicht anhören. Zu Menesilochos, sag mir, welche Festhandlung war die erste, die man vornahm? Menesilochos, lass sehen, das erste Jahr, das war, wir tranken. Mika, und dann zum zweiten? Menesilochos, taten wir Bescheid. Mika, das hat dir wer verraten? Und das dritte? Menesilochos, Xenyla heicht ein Bassin, denn es fehlte der Nachttopf. Mika, Dummheit, Kleisthenes, komm her, der Mann ist's, den du meinst. Kleisthenes, und nun was tun? Mika, geh, zieh ihn aus, er schwatzt vertracktes Zeug. Menesilochos, ausziehen, wollt ihr ne Mutter von 9 Kindern? Kleisthenes, mach auf dein Busenband, schamloses Ding. Mika, welch stämmig derbes Weibsbild kommt da raus, weiß Gott, auch Brüste hat sie nicht wie wir. Menesilochos, unfruchtbar bin ich, habe nie geboren. Mika, so, kaum noch warst du Mutter von 9 Kindern. Kleisthenes, steh aufrecht, ha, was stopfst du da hinab? Mika, hier guckt er vor, der Schelm, recht frisch und munter. Kleisthenes, wo denn? Mika, da vornen wutscht er grad vorbei. Kleisthenes, da ist er nicht. Mika, so ist er wieder hinten. Kleisthenes, du treibst's wie auf dem Isthmus, Karl. Du ziehst trotz den Korinthiern rüber ihn und nüber. Chorführerin, der Schuft, drum hat er dem Euripides zulieb und so verlästert. Menesilochos für sich. O ich Armer, in was für Händel hab ich mich verwickelt. Chorführerin, und nun, was tun wir jetzt? Kleisthenes, bewacht ihn nur recht streng, damit er nicht entwischt. Ich geh, die Sachen den Prytanen anzuzeigen. Ab. Chorführerin, anzünden nun, lasst uns die Fackeln, ihr Frauen, und wacker und männlich uns gürten, legt ab die Mäntel, rekognosziert, ob am Ende nicht sonst noch ein Mann hier sich eingeschlichen, die ganze Pnyx von dem einen Ende zum andern, kundschaften wir aus, und die Buden all und die Gassen, die Kreuz und die Quere. Sie legen die Mäntel ab. Ei ja, lasst uns nun den flinken Fuß erheben, überall lasst uns spähen, still und heimlich, nur nicht lang gezaudert jetzt, wahrlich, lang uns zu besinnen, hieße jetzt verlorne Zeit, vorwärts rasch, die Runde machen müssen wir jetzt ungesäumt, ei ja, lauft und sucht und späht nun alles aus, ob nicht hier herum noch irgendeiner liegt im Hinterhalt. Lasst die Augen rundum schweifen und hier rüben und da drüben jedes Eck durchsucht genau. Chor, suchend unter Gesang und Tanz. Wenn einer verstohlen den Frevel gewagt, schwer soll er es büßen, und schauen an ihm soll jeder ein warnend Exempel, wie die Rache den Trotz, den Verwegnen ereilt, der die Götter verhöhnt, und bekennen dann wird er, dass Götter es gibt, und zeigen, dass fromm jedes Menschenkind die Götter ehren muß, und achten die heiligen Bräuche und in Ehren halten Gesetz und Recht, wie's dem Sterblichen ziemt. Wer solches nun nicht tut, dem wird's also gehen. Ertappt man auf gottloser Tat solchen Frevler, von Wahnsinnsglut, wildschäumender Wut, rasend wird er allen Weibern, allen Sterblichen beweisen, daß wieder gesetzliches, frevelndes Tun ein Gott auf der Stelle bestraft. Chorführerin. Doch ich denke nun, wir haben alles gründlich ausgespäht, und es ist, so viel wir sehen, nirgends mehr ein Mann versteckt. Mika zu Menesilochos. He da, wo läufst du hin? Halt, Schurke, halt! Ich arme Frau, da reißt er von der Brust, ach, ach, mein Kind mir weg und läuft davon. Menesilochos. Schrei du nur zu, dem kaust du nie mehr vor, wenn ihr nicht gleich mich frei lasst. Sieh, auf diesen, läuft zum Altar mit dem Wickelkind, Fleischstücken wird mein Stahl sein rotes Blut verspritzen, triefend vom Altar. Mika. O weh, helft mir, ihr Frauen, erhebt ein Kriegsgeschrei, kreischt, bis er umkehrt. Seht ihr's ungerührt mit an, wie er mein einzig Kind mir raubt? Chor. Wehe, weh, ihr himmlischen Mächte, was muß ich wieder hier für neuen Frevel schauen? Nichts als Frechheit, Unverschämtheit, Buben über Bubenstück. Ei, wie Schreckliches, ihr Schwestern, hat er abermals verübt. Menesilochos. Ei, wie will ich euch vertreiben, euren schrecklichen Aberwitz? Chor. Ist das nicht entsetzlich, Schwestern? Ist es himmelschreiend nicht? Mika. Ja, entsetzlich. Mir gestohlen hat der Schändliche mein Kind. Chor. Was soll man dazu nun sagen, wenn frech er sich solches erlaubt, der verwegene Mann? Menesilochos. Und noch lange nicht bin ich zu Ende. Chor. Aus der Schlinge, worin du gefangen, entkommst du so leicht nicht, wir tun dir fürs Prahlen. Du habest hier ungestraft Ruchloses verübt. Menesilochos. Ihr mich strafen? Gott verhüt es, sicher wird das nicht geschehn. Chor. Wer wird von den himmlischen Göttern dem Übeltäter, der solches vollbracht, als Beschützer sich nahen? Menesilochos. Ihr schwatzt umsonst, in meiner Hand bleibt der Kleine. Chor. Ha, bei den Göttinnen, dies soll all der Frevel in verhöhnenden Taten und Worten noch reuen. Ja, den Lohn für dein verruchtes Treiben werden wir dir zahlen, ganz anders noch strafen den Sünder, wird bald das Geschick dir Einhalt tun. Chorführerin, Geh mit diesen Weibern, Mika, schleppet Holz und Reisig her, zündet's an, verbrennt zu Asche den Verruchten, sputet euch. Mika zur Sklavin. Komm, lass uns Reisig holen, Mania. Zu Menesilochos. Wach du, zur Kohle sollst du heut noch werden. Menesilochos. Zünd an und schüre nur. Zu dem Wickelkind. Du aber, weg jetzt mit dem Röckchenkind, und deinen Tod gib niemand Schuld als deiner eignen Mutter. Was ist denn das? Zum Schlauche wird das Kind voll Wein und hat noch Perserschüchen an? Heißblütiges, versoffnes Weibervolk, dass sich ein Weingeschirr aus allem schafft, du Segen aller Wirte, unser Fluch, du Fluch des Hausrats, Fluch des Webestuhls, Mika. Leg Reisig zu, mehr Reisig, Mania. Menesilochos, nur zugelegt, antworte, das hast du geboren? Mika, freilich und 10 Monde lang getragen. Menesilochos, dieses da? Mika, bei Artemis. Menesilochos, dreimäßig ist's, nicht wahr? Mika, was tust du da? Ziehst mir das Kind aus, unverschämter Kerl, und ist so winzig klein. Menesilochos, so klein? Mika, ja, ja. Menesilochos, wie alt denn wohl? 3 Koen oder 4? Mika, fast so, und seit dem letzten Bacchusfest die Zeit noch 3. Gib her, Menesilochos, auf die Statue des Apollo deutend. Beim Phöbos, nein. Mika, nicht, wir verbrennen dich, Menesilochos. Verbrennt mich nur, dann schlacht ich augenblicklich ab das Kind. Mika, ich bitte, nein, tu mir, was dir gefällt, nur nichts dem Kind. Menesilochos, welch zärtlich Mutterherz, trotz alledem wird jetzt das Kind geschlachtet. Mika, o weh, mein Kind, das Becken, Mania, so fass ich doch des Kindes Blut noch auf. Menesilochos, halt unter, das erlaub ich meinetwegen. Sie hält eine Opferschale unter, er gießt ein, nimmt ihr aber die Schale weg und trinkt sie aus und schüttet das Übrige weg. Mika, pfui Henker, purer Neid und Geiz von dir. Die Priesterin Kritola tritt vor. Das Fell des Opfers fällt der Priesterin zu. Menesilochos, was fällt der Priesterin zu? Kritola, das da. Menesilochos, gibt ihr den Schlauch und das Kindszeug, so nimm's. Kritola, wer hat dich so entmägdelt, arme Mika? Wer hat dein süßes Kindlein dir geraubt? Mika, der Schurke hier, doch, weil du grad jetzt da bist, hüt ihn, damit zugleich mit Kleisthenes ich dies Verbrechen den Prytanen melde. Ab, Menesilochos, von Kritola bewacht. Was tun? Wie rett ich mich aus dieser Not? Was sinn ich aus? Was stell ich an? Der Schuldge, der mich verstrickt in diese Hände, zeigt sich nicht. Wie nun? Wen send ich hin als Boten zu ihm? Ein Mittel fällt mir ein, es steht im Palamedes. Ruderblätter schreib ich voll und werf sie aus. Doch Ruder fehlen. Wo krieg ich Ruder her? Woher? Wie wär's? Die heil'gen Tafeln nehm ich dort, beschreib und werf sie über Bord. Das ist das Beste. Sie sind ja Holz, so gut wie jene Ruder. Ihr Hände, nun rasch und behende, beginnt das erlösende Werk, schreibt. Und ihr Schreibtafeln, gehobeltes Holz, nehmt auf die Züge des Griffels, die Herolde der Not, die mich ängstet. O weh, dies R wird ganz abscheulich, nur weiter, nur weiter, das heiß ich geflügt, wirft die Holztafeln herum. Geht, flieget nach allen Weltgegenden aus, dahin, dorthin, nur geschwinde. Chorführerin gegen das Publikum, Parabase. An das Publikum richten wir jetzo das Wort und gedenken uns selber zu loben. Zwar schimpfen jetzt all auf das Frauengeschlecht und setzen es schmählich herunter. Wir seien, so lügt man, der Fluch der Welt und der Urquell alles Verderbens. Wir gebären nur Hass, Zank, Kummer und Not und Empörung und Krieg. Nun, wohlan denn, wenn ein Fluch wir sind, warum freit ihr uns denn, warum, wenn wir wirklich ein Fluch sind? Was verbietet ihr uns, auf die Straße zu gehen, ja, nur aus dem Fenster zu gucken? Was bemüht ihr euch denn mit so ängstlichem Fleiß, zu hüten den Fluch und zu halten? Und geht nun ein Weibchen mal irgendwohin, und ihr findet sie nicht in der Stube, dann tobt ihr wie rasend, anstatt euch zu freuen und den Göttern zu opfern, daß endlich ihr entschwunden ihn seht aus dem Hause, den Fluch, und ihr nimmer ihn trefft in der Stube. Und schläft man einmal in der Freundin Haus, wo man müd sich getanzt und gejubelt, da laufen sie denn an die Betten herum und suchen den Fluch zu erwischen. Kaum gucken wir einmal zum Fenster hinaus, will jeder den Fluch sich betrachten, und zieht man verschämt sich ein bisschen zurück, da gaffen sie nur noch verrückter. Ob der Fluch nicht noch einmal am Fenster erscheint. Und was sehen wir aus allem? Viel besser sind wir als ihr, und wir können sogleich es euch unter die Nase beweisen. Die Frage denn wäre, wer schlechter ist? Wir behaupten, ihr seid es, und ihr sagt, wir seien's. Wohlan, wir betrachten uns denn und stellen uns gegeneinander und setzen dem Namen von jeglichem Mann eines Weibes Namen entgegen. Viel weniger taugt als Nausimache, doch Charminos, da sprechen die Taten, und Kleophon ist, das bekennet ihr selbst, viel gemeiner doch als Salabacho. Mit der tapferen Heldin von Marathon her, Aristomache, und mit der Schwester Stratonike, wagt sich seit langer Zeit nicht einer von euch mehr zu messen. Übertrifft wohl Eubule ein einziger Mann von den Ratsherrn des vorigen Jahres, der zugunsten der Neuen vom Amt abtrat? Das behaupten sie selber wohl schwerlich, und so rühmen wir denn uns mit Fug und Recht, viel besser zu sein als die Männer. Nie erfrecht sich ein Weib aus dem Säckel des Staats, schockweis die Talente zu stehlen und zu fahren dann stolz durch die Stadt. Kommt's hoch, so schafft sie ein Körbchen mit Weizen vor dem Manne beiseit, und das bringt sie gewiß noch desselbigen Tages ihm wieder. Doch verraten könnten wir viele von euch und beweisen, dass sie dergleichen getan und noch manchen dazu, der viel schlimmer als wir. Bauchdiener und Räuber und Lumpenhund und Seelenverkäufer und Menschendieb. Jeder männiglich weiß, dass ihr schlechter als wir das Familiengut zu verwalten versteht. Wir haben erhalten im besten Stand und erhalten den Webstuhl, Körbe und Schirm und den Bratspieß auch, doch unsern vortrefflichen Männern all hier, o wie vielen verschwand aus den Händen der Spieß und die Lanze dazu, wie so manchem von euch ist das Unglück passiert, von der Linken den Schirm zu verlieren. Viel und mancherlei den Männern hätten wir mit Fug und Recht vorzuhalten, aufzurupfen, aber eins ist wirklich toll. Billig soll dein Weib, das einen braven Mann dem Staat gebar, einen Hauptmann oder Feldherrn, Ruhm und Rang dafür empfahn, und den Ehrenplatz beim Skirren und beim Stenienfest und sonst bei den andern hohen Festen, die wir feiern unter uns. Doch ein Weib, das einen niederträchtigen Mann geboren hat, einen Schiffshauptmann, der feig ist, einen schlechten Steuermann, niemals vor des braven Mannes Mutter pflanze die sich hin, hinten soll sie kurz geschoren sitzen. Bürger, ist es recht, daß mit langem Haar die Mutter des Hyperbolos und weiß angezogen breit sich hinsetzt neben die des Lamachers, sie die Geld auf Wucher ausleiht, wem sie borgt und Zinsen heischt, keinen heller Zins bezahlen, sollte der der Wechslerin Wuchergeld und Wechsel nehmen, sollte man ihr mit Gewalt sprechend: Ausgewechselt hast du, Mutter jenes Wechselbalgs.